Ich bin ein Mann und ich darf mich nicht an den Hoden kratzen. Ich bin ein Mann, ich saufe immer Bier, auch vor vier, Bro. Ich bin ein Mann und baue eine Rakete. Ich bin ein Mann und beim Pissen muss ich mich nicht hinsetzen, denn ich habe einen Schlauch in der Hose. Ich bin ein Mann und bei einem Unfall machen wir es richtig. Wir zerstören alles, dann bei den Frauen gibt es nur Kratzer im Lack. Ich bin ein Mann und ich rasiere mich. Ich bin ein Mann und pupse lauter als der Bass im Club. Ich bin ein Mann und bestell Döner mit Ex.